kommt ein Mann zum Arzt. Herr Doktor. Herr Doktor, würden Sie bitte mal gucken? Was gucken? Ja, ist da irgendwas bei mir nicht in Ordnung? Sagte doch. Natürlich. Alles am richtigen Fleck. Ganz normal. Ach, Sie meinen, ach nein, nein. Das ist gar nicht so schlimm. Das ist ganz normal. Der eine Hoden hängt immer etwas tiefer. Ach so, Herr Doktor. Na, das ist gut. Meine Schwiegermutter hat nur gemeint, das sieht immer so klüngelig aus. Kommt ein Förster zum Arzt. Tür geht auf zum Ordinationszimmer. Er stapft breitbeinig da rein, sagt der Doktor, was haben Sie denn gemacht? Oh, Herr Doktor, mir hat mein Gehilfe aus Versehen in den Sack geschossen. Also gut, lieber Mann, die paar Kühlchen, die haben wir da schnell raus, ja? Aber es heißt nicht Sack, es heißt Hoden. Ach nee, Herr Doktor. Na gut. Nach gelungener Operation stolzt er in sein Heimatstädtchen ein, geht über den Marktplatz, kommt der Bürgermeister und sagt, Henning, Mensch, wie gehst du komisch? Sagt er, ja, Mensch, du, mir hat mein Gehilfe in den Hoden geschossen. Mensch, sagt er, kannst du froh sein, dass er nicht den Sack getroffen hat? Eine niedliche kleine Frau aus der Provinz kommt zum Doktor, sagt, Doktor, wie soll ich Ihnen das sagen? Ich weiß nicht, aber meine Tochter, das Marile, die hat so eine Verstopfung. Ne? Und, ach, das ist doch nicht so schlimm, gute Frau. Kleinen Einlaufen, nee, das machst du nicht, sie geniert sich ja so. Wissen Sie was, gute Frau? Den Loch hinten reinschneiden ins Nachthemd und dann geht das halt. Das ist eine gute Idee. Das ist gut. Dankeschön, Herr Doktor. Danke auch. Nach ein paar Wochen trifft er die Frau wieder. Sagt er, na, gute Frau, alles gut gegangen. Ach, prima, Herr Doktor, das war ja so prima. Gar nicht geniert und alles ist weg und keine Verstopfung und ja nicht mehr. Sagt er, na ja, das ist ja fein. Und wissen Sie was, Herr Doktor, verlobt ist doch auch schon. Nee, noch nicht lachen. Nee, sagt er, Doktor, das ist doch ganz praktisch, drehen Sie das Nachthemd einfach um. Apropos, umdrehen. Vollbesetzter Zug in der Provinz. Man hat keinen Platz, alle Proppe voll. Plötzlich sieht er einen Rucksack. Oh, will sie gerade draufsetzen? Da sagt ein anderer, will sie und sagt, Vorsicht, die Eier. Oh, sagt, um Himmel, sind sie da Eier drin? Nee, Stacheldraht. Lydia Kleder, Teenager, ist beim praktischen Arzt. Ist auch ihr Hausarzt. Geht sie immer mal zur Vorsorgeuntersuchung hin. Als das alles fertig ist, sagt sie, ach, wissen Sie, Doktor, ich habe mich ja immer so mit Fremdwörtern. Können Sie mir nicht mal erzählen, was ist das? Penis, was ist das eigentlich? Herr Doktor, ein Scherzwort, sagt er, na komm, Mädchen, mach eine Hose schon auf, das ist er. Sagt sie, oh, danke schön, Herr Doktor, geht raus in den Warteraum, da ist Ihre Freundin, wartet. Du, sagt sie, Erika, wisst ihr, was ein Penis ist? Das ist gar nicht schlimm, das ist genau dasselbe wie ein Pimmel, nur ein bisschen kleiner. Übrigens, fällt mir ein, was ist der Unterschied zwischen mutig, übermütig und schlagfertig? Also, wenn ein Mann mit der Badehose ins Theater geht, ist mutig. Wenn er zur Garderobiere geht und sagt, ich will meine Badehose abgeben, ist er übermütig. Aber wenn die Garderobiere sagt, wollen Sie Ihren Clips nicht auch gleich mit abgeben? Dann ist es schlagfertig, ne? Kommt eine Frau zum Arzt. Sprechstundenhilfe. Nimmt die Personalien auf. Ihr Name? Ah ja. Ihr Vorname? Franziska. Ihr Alter? Gustav. Naja. War nicht so gut, nicht? Naja. Nehmen wir einen anderen. Kommt wieder Mann zum Arzt, ist immer besser. Herr Doktor, können Sie mir nicht helfen? Seit heute Mittag sehe ich immer diesen großen roten Punkt vor mir. Ich kann ihn nicht wegkriegen, sagt er. Sind Sie überarbeitet? Nein, sagt er. Ich bin noch nicht überarbeitet. Ich tue doch kaum was. Außerdem bin ich arbeitslos. Sagt er, und wie steht es mit dem Verkehr und so? Sagt er, na ja, Doktor, 6-mal. Was sagt der Doktor? Monat? Nee. Der Woche. Nee. Naja, am Tag. Nee, heute Morgen. Naja, ist doch alles so schlimm. Das rote Warnlicht, der Tank ist leer. Apropos Lea, erinnert mich an was. Nicht an was, sondern aus Friesland. Also, in der Nähe von Lea, kleines Dorf, Hochzeitsfeier, Hochzeitszug, steht ein Junge aus Lea dabei, junger Mann, sagt, Mensch, sag mal, warum ist denn vom Hochzeitsfeier da dieser Mistwagen? Och, das die kennt das schon. Naja, um die Fliegen von der Braut abzuhalten, nicht? Also, auch in der Nähe irgendwo von Lea passiert. Der Bauer kommt nach Hause. Auch der noch. Findet einen Liebhaber bei seiner Frau im Bett. Naja, der zieht ihn sich aus der Koje, haut ihn bewusstlos, der Junge wacht wieder auf im Kuhstall. Oh. Das Ding ist eingespannt in den Schraubstock und der Nippel ist weggeworfen. Im Hintergrund hört er, wie der Bauer das Messer wetzt. Bauer, Hilfe, nicht abschneiden, bitte nicht ab. Das musst du schon selber tun. Ich steck jetzt die Scheune an. Also ist auch Schluss mit Ostfriesland, noch eine alte ostfriesische Bauernregel. Peter packt Paula, Penis passt prima, Präser platzt peng, darauf einen Duscher denk. So, jetzt mal anständig. So. Ein Kellner wird ins Krankenhaus eingeliefert, hat fürchterliche Bauchschmerzen. Ganz erzittliche Bauchschmerzen. Naja, er wird sofort auf einen fahrbaren Tisch gelegt, wird also ins OP geschoben und wartet, da liegen schon keine Ärzte da, Überlastung. Plötzlich kommt ein Arzt vorbei, sagt, Herr Doktor, helfen Sie mir. Der guckt nur kurz runter, sagt, bedauere nicht meinen Tisch. So, jetzt kommt ein schöner aus dem nagelneuen Eros-Center. Aber sowas von piekfein aufgemacht, alles vom Besten, Palmen vor der Tür und also wie man sich nur denken kann. Dazu natürlich auch ein piekfeiner Herr, grau meliert, steuert drauf zu, etwas veniert noch, aber sagt, na, so was Feines, da geht mal rein. Fahrstuhl, drückt auf den Knopf, erste Etage, ein Schild, kühle Blondinen. Sagt dann, na, mal weiter gucken. Zweiten Knopf, zweiter Stock, hat rassige Schwarzhaarige. Drückt auf den Knopf, dritter Stock, Exoten machen alles. Oh, sagt er, Knopf, vierte Etage. Schild, willst du nun bumsen oder willst du Fahrstuhl fahren? Klingelingelingeling. Ja, hier Dr. Brösel. Ach, welche Nummer haben Sie denn? Na, 8844. Scheiße, verwählt. Ja, das macht nichts, Frau Scheiße. Auf Wiedersehen. Kommt in Basel ein Mann zum Arzt. Sag, na, machen Sie mal ein Check-in, mal ganz durch. Nun, jetzt langsam an der Zeit. Herr Doktor, machen Sie es mal. Na gut, er tastet ihn ab. An den Schultern, am Bäuchli, an den Schenkli. Auf einmal macht der Mann... Na, was ist denn, guter Mann? Tut's weh? Nein, gestern Abend habe ich es mit meinem Bräutli getrieben. Und eben ist es mir gekommen. Noch eine Geschichte aus dem Basler Zoo. Der Oma geht mit ihrer Enkelin spazieren, steht auch vor dem Bärenkäfig, sagt ein sauberes Stierli, nicht? Ja, plötzlich schreit sie auf und rennt zum Wärter und sagt, Herr Wärter, meine Marili hat der Bärenarm abgewischt. Sagt er, ja, das tut er gern. Kommt ein Mann zum Arzt. Sie sind aber sehr abgespannt, mein Lieber. Na? Die Frage wieder, die übliche, wie oft treiben Sie es denn gewöhnlich, ne? Na, sagt er, dreimal täglich. Warte, mit Ihrer Frau. Ja, na, und die Sekretärin? Dreimal täglich. Na, das Dienstmädchen? Dreimal täglich. Und die anderen Frauen? Und dreimal täglich. Mann, sagte, Sie richten sich zugrunde. Sie müssen sich mal selbst fest in die Hand nehmen. Dreimal täglich. Ah. Berlin. Spielplatz. Verklebte Bengels. Mann, dachte du Ede. Ich gestern. Verlobter von meiner Schwester, du. In ihrem Zimmer. Ich ja rangepirscht ans Schlüsselloch, nicht? Ich rin gekiekt. Ich kann ja sagen, du. Und mir verbieten sie Nase bohren. Berlin, Wannsee. Kleines Stückchen abgeteilt, Nacktbadestrand. Papa und Sohnemann, wegen Papa liest Zeitung. Sohnemann kommt an dir ran und sagt, Papi, Papi, sag mal, woran erkennt man eigentlich beim nackten Mann, ob er arm oder reich ist? Der Papa liest Zeitung und sagt, ach, was nun? Die Armen, die haben Kleinen, die Reichen, die haben Großen. Und ich sagte, Papi, ich hab eben gesehen, wie ein Armer reich geworden ist. Biologieunterricht in Tegel. Die Lehrerin sagt, morgen zur Biologiestunde, da bringt er alle mal ein lebendes Tierchen mit. Ja. Ah, ja. Ja, und dein Sitzchen, da sagt sie, naja, bring doch mal mein, jawohl. Da kommt also am nächsten Tag an mit dem Eichhörnchen im kleinen Käfig. Die Lehrerin, das ist aber niedlich. Ja, das ist niedlich, gucken Sie mal. Wupp, ist das Eichhörnchen raus, als sie die Tür aufgemacht hat, der Lehrerin unter den Rock. Die war, da, Mensch, Fräulein, und regen Sie sich nur auf. Wenn ihr merkt, dass da oben keine Nüsse hängen, dann kommt er gleich wieder raus. Kudamm, siebter Stock. Auf dem Kissen im Fenster liegt eine kleine Dackeldame, kickt so runter. Plötzlich kommt Gustav, ihr Lieblingsdackel, kommt unten lang hier ran. Sagt sie, Gustav, Gustav, komm ruf, ich bin alleine. Sagt er, ja, ich komm gleich, ich komm gleich. Sie geht vom Fenster weg, macht das Kissen noch in ihren Körbchen ein bisschen zurecht, nicht? Geht an die Tür, macht die Tür auf und wartet. 5 Minuten vergehen, 10 Minuten vergehen. Wer sich nicht meldet, ist Gustav. Nach einer halben Stunde kommt er angekeucht. Sagt er, eine Dame lässt man nicht warten. Hoch, sagt er, Mensch, ich kam ja so auf dich gefreut. Da musste Christi erst die Treppe raufgehen. Na, noch eine Geschichte aus Berlin. In Berlin gibt es ja immer noch Bauerngrundstücke. Da haben sie noch richtig Felder und alles. Und bei Bauer Piefke aus Lichterfelde Süd da hinten irgendwo, da ist die Frau verreist gewesen zur Kur und nun soll sie wiederkommen. Und Piefke, der spannt also seinen kleinen Ponywagen an, sagt, na Alter, nun wollen wir mal die Mama abholen, nicht? Fahren sie zur Endstation Uwa, da soll sie noch ankommen, da stehen sie denn, erwartet ein bisschen, nicht? Kickt auf immer, da lässt der Pony, lässt den Rohr ausfahren. Da tritt er mir in den Hintern und sagt, holst du die Mama ab oder ich? Emil und Ariuste gehen in den Zoo. Die kicken sie sich auch die Nilpferde an und das ist plötzlich ein Rose, Knautschke hieß es, glaube ich. Knautschke an und da sagt Emil plötzlich, du Ariuste, ist das nun ein Männchen oder ist das ein Weibchen? Na wieso denn, Gustav? Na, bist du etwa scharf auf ihr? Früher wurde die Ecke Kudamm, Joachimsthaler Straße, die scharfe Ecke genannt, weil da die Mädchen anschaffen gingen und so weiter. Hier ein kleiner Junge mit seiner Mami. Kickt sich immer um. Was sind denn das für? Naja. Ach so, sag ich, da dumme Mami. Kriegen ähnlich Lutten auch Kinder? Natürlich, mein Junge. Wo sollen denn die ganzen Witzeerzähler sonst herkommen, ne? Oh. An derselben Ecke Autozusammenstoß. Zwei Autos rasen ineinander, Trümmerhaufen, Peng, Polizei kommt, der eine Auto war völlig lädiert aus und sagt, du Piefke, Mensch, bist du denn blind? Sagt der andere, wieso? Ich hab dich ja doch getroffen. Oh. Fritzchen, mitten vom Wedding, hat aber ein Opa in Lichterfelde mit einem lütten Hof. Er fährt also in Sommerferien raus. Plötzlich sieht Opa, wie er so ein rostiges Ei in der Hand hat. Rennt hin, sagt, Mensch, Fritzchen, wirf das Ding weg, das ist eine Eierhandgranate aus dem letzten Krieg. Der wirft das weg, das fällt in das Herzchen vom Klo auf, das gibt einen Knall, Rauch, Peng, Trümmer. Rauchschwaden verziehen sich, auf den Trümmern sitzt der Oma und sagt, oh Jott, nie wieder Bohnen aus dem Konsum. Zur Sache wieder, ja, kommt ein Mann zum Arzt. Sagt, Herr Doktor, ich hab's jetzt endlich satt. Ich lande noch im Knast, Mein Trieb, ich kann nicht mehr, bitte kastrieren Sie mich. Nee, das kann ich nicht machen. Dafür ist Spezialist, um die Ecke ist die Klinik, Professor Eierstich, der macht das im Notfall. Naja, Herr Doktor, werde ich mich mal auf den Weg machen. Im Warteraum sitzen schon zwei Typen, sagt der Mensch, ihr auch? Und sagt er, ja, Mensch, wir kommen aus dem Knast, sonst kommen wir nie wieder raus. Professor Eierstich kommt und sagt, der Erste bitte. Der kommt nach 5 Minuten wieder raus, ist ja ein kleiner Eingriff, macht der Professor allein, sagt er, das war gar nicht schlimm. Ja, dann kicken, der Nächste geht rein, der kommt auch nach 5 Minuten wieder raus, das hat gar nicht wehgetan. Nach 10 Minuten kommt der Dritte wieder raus und sagt, wunderbar, wunderbar. Noch 2 Minuten später kommt der Professor rausgerannt, wo ist der letzte Patient? Mami, heute war der Schularzt bei uns in der Klasse. War Reinuntersuchung, stell dir mal vor, nur eine Jungfrau in unserer Klasse. Das ist aber brav, Mieke, von dir, das ist so brav. Nein, nicht ich, die Lehrerin. noch so einer. Alphabet wird durchgenommen. Die Lehrerin sagt, Kinder, so jetzt zu jedem Buchstaben des Alphabets ein Substantiv. Sofort, Fritzchen. Arsch, Busen, raus, Fritzchen, sagt die Lehrerin. So. Die machen weiter, nach einer geraumen Zeit. Da tut sie leid, sagt sie, Fritzchen, komm wieder rein, P ist gerade dran. Nein, noch nicht. Geht also weiter, Z kommt dran, so, Fritzchen, jetzt darfst du auch noch was sagen? Ja. Na gut, Frau Lehrerin, Zwerg, aber mit so einem riesengroßen Pimmel, weil ich bei Felix reingekommen bin. So. P. Fängt mal noch an. Gehen wir mal aus Friesland. P. Paul und Putsche sitzen in der Gesindestube abends, gemütlich bei Kerzenschein und Paul schreibt ganz gewichtig einen Brief. Du, Putsche, wie schreibt man denn Sack? Der diktiert ihm S-A-C-K. Aha. Und er schreibt weiter, ne? Nach einer Weile. Putsche, wie schreibt man denn Pimmel? P-I-I-M-M-M. Sag mal, was schreibst du denn da für einen komischen Brief? Ach, das weißt du doch. Ich schreib doch an Trina. Weißt du doch, die wohnt 12 Kilometer entfernt, ist beim Bauern Biebenbrink da in Dienst. Und nächsten Sonntag, da ist das Schützenfest bei uns. Und nun schreibe ich ihr, sack die mit dem Fahrrad abholen oder kommst du mit die Pimmelborn?